Fangen wir an. Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Yücel. Ich bin der Diensthabende auf dieser Station und möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja, natürlich, klar. Bevor wir zu Ihren aktuellen Beschwerden kommen, möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie Ja, heißen logisch. Sie denn? Ich heiße Kurt Bergmann. Mit Double N. Am Ende ja. Am Ende, ja. Okay. Herr Bergmann, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 55. Und wann sind Sie genau geboren? Am 5. März 68. 68, 15 Mart. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie bitte? Ich bin 1,75 und ich wiege so 82 Kilo. Okay, Herr Bergmann, was führt Sie zu uns? Ja, also ich habe solche starken Schmerzen in meinem rechten Handgelenk. Und zwar, ja, muss ich dazu sagen, ich habe mich vorhin auf dem Heimweg von der Arbeit, bin ich mit dem Motorrad gestürzt. Da war eine Stelle, wo es rutschig war und ja, da hat es mich hingelegt. Ich habe zum Glück einen Helm aufgehabt, aber ich bin auf die rechte Seite gefallen mit dem Motorrad. Und also ich hatte zunächst das Gefühl, ist alles gut gegangen, ich könnte weiterfahren. Aber jetzt, wo ich dann zu Hause war, habe ich dann gemerkt, dass die rechte Hand, dass die ganz dick wird. Und dass das auch unglaublich weh tut, ja. Und naja, und so im Brustbereich tut es mir auch ein bisschen weh. Ich glaube, ich habe mir auch unter der Jeans so ein bisschen am Bein und an der Hüfte so ein bisschen die Haut abgeschürft. Aber das ist nicht so schrecklich schlimm. Das tut halt weh, wenn ich da irgendwie gegenkomme oder so. Aber die Hand ist wirklich schlecht. Und ja, also da habe ich gedacht, ich muss doch mal vorsichtshalber zu Ihnen kommen. Ja, Sie haben gut gemacht. Und wann sind Sie hier gekommen? Wann? Ich bin jetzt, Ich, also vor, bitte? ja, könnten Sie bitte wiederholen? Ich bin jetzt vor wenigen Minuten. Ich musste jetzt nicht lange warten hier draußen. Okay. Wann ist der Unfall passiert? Ja, das ist vielleicht so 2 Stunden her, 1,5 Stunden. Ich war halt auf dem Heimweg nach der Arbeit und wie gesagt, dann habe ich es eigentlich noch bis zu Hause geschafft. Und dann, als ich die Maschine abgestellt habe und drin war, habe ich mit einmal gemerkt, puh, das geht mir doch nicht so gut. Und dann habe ich erst die Hand so ein bisschen gekühlt, aber das wurde auch nicht wirklich besser. Und dann hat mich meine Frau jetzt mit dem Auto hergebracht. Okay, Sie sind mit seiner Frau zusammen hier gefahren. Meine Frau hat mich im Auto hierher gebracht, genau. Sind Sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gewesen? Ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, ja. Okay. Okay, Herr Bergmann, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Oh, also die Hand, das tut schon richtig weh. Ich würde sagen, das ist so 7 bis 8 bestimmt. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Naja, die sind so im Handgelenk. Ja, so, ich denke, so ein bisschen strahlt es in die Hand und ich kann halt die ganze Hand gar nicht bewegen. Und ja, also ich denke, in die Hand strahlt es so ein bisschen aus, ja. Okay. Im rechten Hand. Ja, genau. Ich bin auf In die rechte Seite gefallen. rechten Hand auf der rechten Seite auch hingefallen, im rechten Hand und Strahlendischmerzen in Hand, in der Hand. Okay, haben Sie Luftnot? Ja, so ganz schlimme, ich kriege wohl Luft, aber ich merke, dass es wehtut, wenn ich tief einatme. Beim Ausatmen geht es und das funktioniert auch alles, aber beim Einatmen so merke ich, dass es mir wehtut, ja. Okay. Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen? Ich glaube, so direkt nach dem Unfall hatte ich so ein bisschen Herzklopfen vor Aufregung, ne? Dann Ja, hat man ja so verstehe. den Schreck. Aber jetzt würde ich sagen, habe ich das nicht. Haben Sie vor dem Unfall oder nach dem Unfall Ihr Bewusstsein verloren? Nee, Gott sei Dank nicht. Und Sie haben gesagt, dass Sie Ihr Kopf nicht verletzt Nein, ich haben. hatte einen Helm auf, wie Sie immer. haben Und ich Hemd hatte tragen, eigentlich ja. auch eine gute Jacke an. Ja, Sie haben gut Aber gemacht. ja. Das Handgelenk oder die Hand ist halt irgendwie so dazwischen gekommen. Okay. Und gegen die Schmerzen haben Sie etwas einige Medikamente eingenommen? Ne, bisher habe ich noch nichts genommen. Wie gesagt, ich habe das unter kaltes Wasser gehalten, in der Ja. Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen die Schmerzen wegnimmt, aber das hat nicht viel Ja, geholfen. die Kühlung hat Ihnen nicht geholfen. Ja, das hat es vielleicht so ein bisschen für den Augenblick gelindert, aber also die Schmerzen sind immer noch irre, ne? Können Sie Ihr rechtes Handgelenk in alle Richtungen bewegen? Nein, überhaupt nicht. Okay, Sie Also haben das tut sofort weh. Bewegung. Ich probiere das jetzt natürlich auch nicht gegen den Widerstand. Ich denke, das ist auch geschwollen, wenn ich mir das angucke, ne? Ihr Gelenk ist momentan geschwollen und Sie können nicht Es ist zu welche schmerzhaft zum Richtungen Bewegen. wegen Es dieser tut zu sehr weh. Schmerzen. Ja. Okay. Aber können Sie Ihr Ellenbogen in alle Richtungen bewegen? Rechte Ellenbogen und Ellenbogen. Schulter geht, ja. Geht, okay. Gut. Haben Sie irgendwo Blutergüsse oder blaue Flecke bemerkt? Ja, an der Hüfte. Und ich glaube auch hier so seitlich am Brustkorb und wahrscheinlich auch an den Beinen. Ich habe da noch gar nicht so genau geguckt. Aber das tut alles ziemlich weh. Also, aber so nicht so wie das Handgelenk, ne? Und haben Sie Hautabschürfung bemerkt. Ja, ich war auf Sie der Toilette und haben. da habe, als ich die Hose runtergemacht habe, habe ich das gesehen, dass da an der Wade und am Knie und so ein bisschen die Haut abgeschürft ist. Okay. Herr Bergmann, haben Sie Fieber? Puh, habe ich jetzt nicht gemessen, aber glaube ich nicht. Stuhlfrost, nachschweißt. Man sie normalerweise? Nee, Ja. eigentlich sonst bin ich eigentlich relativ gesund. Das Einzige, was ich habe, ich habe häufiger mal so ein bisschen schnelle Ja, ich Verdauung. würde Ja. für Ihre Al ich würde ein paar Fragen für Ihr Allgemeinzustand Also stellen. ja, nee, sonst, also wie gesagt, sonst, nachts schlafe ich gut und ich habe keinen Nachtschweiß. Das Einzige, was bei mir eigentlich als Problem bekannt ist, dass ich ein bisschen niedrigen Blutdruck habe. Wenn es mir also nicht so gut geht, dann muss ich manchmal so Tropfen nehmen, um den Blutdruck ein bisschen nach oben zu bringen. Und dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt in der Halswirbelsäule. Und da, ja, habe ich halt manchmal noch so Beschwerden und Muss ein bisschen Krankengymnastik machen eigentlich. Okay. Ist Ihnen übel oder schwindelig? Jetzt ist mir nicht schwindelig, nein. Müssten Sie schon mal erbrechen? Nein, zum Glück musste ich mich nicht übergeben, nein, nein. Okay. In letzter Zeit haben Sie ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen. Nee, da hat sich nichts geändert. Wie ist Ihr Appetit? Na, normalerweise ist der gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Vom Wasserlassen eigentlich nicht, weil Stuhlgang, da habe ich halt manchmal so ein bisschen eine Neigung, dass ich Durchfall habe, dass ich da schnell Durchfall? reagiere, wenn ich Durchfall oder irgendwie. Verstopfung? Nee, Durchfall. Durchfall. Ist Ihnen eine Diagnose bekannt wegen dieser Durchfall? Nee. Gesundheit. Entschuldigung. Gesundheit. Okay. Können Sie gut schlafen oder haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Ja, normalerweise schlafe ich eigentlich immer sehr gut. Wahrscheinlich heute Nacht nicht so gut, weil mir denn dieser Arm wehtut. Aber Ja, verstehe. sonst geht es mir, kann ich eigentlich gut schlafen. Ich arbeite viel an der frischen Luft und Okay. da bin ich S abends müde. okay, Herr Bergmann, seit wann leiden Sie an niedrigem Blutdruck? Ja, wahrscheinlich schon richtig lange. Also man hat das vor 10 Jahren mal festgestellt. 10 Jahren. Und Sie nehmen dagegen eine Tropfen ein. Wissen Ich nehme Sie? der Tropfen, wenn ich merke, dass es mir schlecht geht, so manchmal hat man das ja, dass man dann morgens das Gefühl hat, dass man nicht so richtig in die Gänge kommt, dann nehme ich ein paar Tropfen, dass es mir wieder besser geht. Ne? Erinnern Sie sich an diese Name von der Oh, Medikamente? wie das Zeug heißt, weiß ich nicht. Das steht immer bei mir oben auf dem Schrank, damit da niemand dran geht. Also ich habe das jetzt nicht vor Augen, wie das heißt. Okay, verstehe. Seit wann leiden Sie an Bandscheibenvorfall? Ja, das ist vor 5 Jahren gewesen. Und dann hat sich das aber Gott sei Dank wieder gegeben. Und ich habe dann eine Zeit lang, musste ich sehr vorsichtig sein, auch bei der Arbeit. Und jetzt ist es aber eigentlich ein bisschen besser. Ich habe viel Gymnastik gemacht und passe halt auf, dass ich keine falschen Bewegungen mache. Nehmen Sie dagegen bei Bedarf eine Schmerzmittel oder Medikament ein? Ja, wenn es schlecht ist, nehme ich mal Ibuprofen. Wie viel Milligramm und wie viel Mal? Oh, das sind, glaube ich, 400er. Kann das sein? Okay, ja, das kann sein. Und haben Sie noch andere Vorerkrankungen? Leiden Sie an Diabetes mellitus Nee, Gott sei oder Dank erhöhte nicht. Blutfett? Das Einzige, was sonst noch bekannt ist, ich habe eigentlich schon als Kind Neurodermitis gehabt und das hat sich jetzt auch im Erwachsenenalter noch stabilisiert. Das ist jetzt also nur noch hier außen an den Oberarmen, aber da kann das schon nochmal passieren, dass ich da solche Stellen habe und da muss ich dann Kortisonsalbe nehmen. Okay. Regelmäßig? Nein, das nehme ich eigentlich auch nur, wenn das gerade wieder auftritt. Okay, Ich verstehe. weiß nicht, ob das mit dem Stress zusammenhängt oder mit Ja. was auch immer, ne? Aber dann habe ich das manchmal. Entschuldigung, ich muss mal eben meine Nase putzen. So, Ja, bin Sie wieder haben da. recht. Neurodermatitis hängt mit Stress immer zusammen. Haben Sie noch andere Nee, nee, Vorerkrankungen? das langt mir auch völlig. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich hatte vor, ja, das ist jetzt auch schon lange her, vor 25 Jahren hatte ich einen Achillessehnenriss. Das war eine Sportverletzung und das ist operiert worden. Und danach hat sich das aber alles gut stabilisiert. Und dann hatte ich noch eine kleine Operation vor 5 Jahren. Da habe ich mich sterilisieren lassen. Okay. Haben Sie noch andere Operationen? Nee. Nee, sonst bin ich immer gut durchgekommen. Okay. Sind Ihnen Allergien bekannt oder Unverträglichkeit gegen Medikamente oder Nahrungsmittel? Wissen Sie? Ja, man hat das damals gesagt, als diese Achillessehnengeschichte war, dass ich auf das Kontrastmittel Und reagiert das habe mit der Allergie, und okay. ich darf also kein Kontrastmittel haben. Okay, wie äußert sich die Kontrastmittelallergie, wissen Sie? Ja, damals war das so, dass ich kurzfristig so einen roten Hautausschlag bekommen habe und Juckreiz. Und dann habe ich aber, glaube ich, gleich ein Medikament bekommen. Und dann hat man mir nur gesagt, ich soll das auf alle Fälle immer angeben. Ja, Sie sollten immer darauf achten. Und haben Sie noch andere Allergien oder Unverträglichkeit, Herr Nein, nein, Bergmann? nee, sonst meine ich, ist alles bei mir in Ordnung. Sehr gut. Ich würde ein paar Fragen über Ihre Gewohnheit stellen. Sind Sie Raucher? Ja, ich habe viele, viele Jahre habe ich ein Päckchen am Tag geraucht, aber ja, so vor 5 Jahren habe ich das aufgehört und jetzt rauche ich ja noch so gelegentlich. Ich rauche jetzt noch so vielleicht 5 Zigaretten am Tag, aber längst nicht mehr ein ganzes Päckchen. Ja, Sie haben gut gemacht. Und wie lange haben Sie Zigaretten geraucht, täglich ein Packung? Na, mein ganzes Erwachsenenleben, würde ich sagen. Also 20 Jahre bestimmt. Okay, trinken Sie regelmäßig Alkohol, Herr Bergmann? Ja, Alkohol. Ich trinke jeden Abend ein Bier zum Abendessen oder danach. Ein Bier, oder? Ja, mal auch zwei, aber also regelmäßig ein Bier. Okay, nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Hatten Sie Kontakt mit den Drogen schon mal? Mit Drogen habe ich noch nie Kontakt gehabt, nein. Ja, okay. Okay, was machen Sie beruflich, Herr Bergmann? Ja, also ich habe einen sehr interessanten Job. Ich arbeite als Tierpfleger im Zoo. Oh, sehr schön. Leiden Sie unter Stress oder unter Belastung bei der Arbeit? Na, eigentlich macht mir das sehr viel Spaß, der Umgang mit den Tieren. Und gerade jetzt im Frühjahr, wenn die alle ihre Jungen bekommen, da muss man sich ja sehr drum kümmern und die dann hoch zu päppeln und so. Das macht mir sehr viel Spaß. Und wir haben auch sehr nette Kollegen da. Ja, Also, da habe ich eigentlich Glück. Ich habe einen sehr guten Job. das freut mich sehr schön. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder. Die sind zwar alle schon relativ groß, aber wohnen alle noch zu Hause. Sind alle gesund? Die sind zum Glück alle gesund, ja. Ja, zum Glück. Und wahrscheinlich wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen in Ja, einer klar, wir wohnen Wohnung. alle zusammen. Sehr schön, Herr Bergmann. Ich würde gerne ein paar Fragen über Ihre Familie stellen. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Nein, mein Vater ist schon vor längerer Zeit verstorben. Meine Mutter lebt noch. Darf ich fragen, woran Ihr Vater verstorben ist? Ja, der hat einen Herzinfarkt. Und mit welchem Jahr ist er verstorben? Ja, da war der Anfang 70. 70. Es tut mir leid. Und Ihre Mutter ist noch am Leben. Und leidet sie an chronischen Vorerkrankungen, wissen Sie? Das Einzige, was ich weiß, sie hatte mal so eine kleine Operation, weil sie an der Schläfe so eine Hautveränderung hatte. Und da hat man dann gesagt, das ist ein weißer Hautkrebs. Aber sonst ist sie, glaube ich, ganz gut beieinander. Okay, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Ist sie gesund? Ja, die Schwester. Die hat ein bisschen Probleme, die ist magersüchtig. Magersüchtig. Aber sonst so organische Erkrankungen im eigentlichen Sinne hat sie eigentlich nicht. Okay, ich habe noch eine Frage. Haben Sie Tetanusimpfung gehabt? Oh ja, da achtet mein Hausarzt immer drauf, weil er weiß, dass ich Motorrad fahre. Und natürlich auch bei der Arbeit im Zoo müssen wir immer geimpft sein. Ja. Deswegen habe ich, das weiß ich ganz sicher, dass ich die Tetanusimpfung habe und dass ich auch sonst, also gegen Corona bin ich natürlich auch geimpft. Sie haben gut gemacht und ich bin fertig mit meinen Fragen. Herr Bergmann, haben Sie Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, wie geht's jetzt weiter? Was meinen Sie, was ist mit meiner Hand und was ist mit diesen komischen Schmerzen beim Atmen, ja? Was machen wir jetzt als nächstes? Ja, ich werde Sie direkt ausführlich untersuchen, körperliche untersuchen. Dann werde ich ein paar bildgebendes Verfahren, um eine Fraktur, ein Bruch ausgeschlossen. Und dann am Ende der Ihre Ergebnisse können wir darüber sprechen, wo Sie leiden an. Woran ich leide, ja. Und Ja, auch, woran? ich hoffe auch, was man dagegen tun kann, ja. Ja, mal schauen, wie ich gesagt habe, es ist sehr früh, etwas zu sagen, aber wir sind für Sie da und wir können alle Krankheiten behandeln. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Okay. Sie sind auf Aber muss ich guten denn Händen. wahrscheinlich hier bleiben oder kann ich heute Abend nach Hause? Wahrscheinlich können Sie nach Hause gehen, aber zurzeit kann ich nicht genau sagen. Okay. Wir müssen die alle Ergebnisse bekommen. Alles klar. Gut, dann warte ich erstmal ab, ja. Okay, Dankeschön. vielen Dank. Bis Haben dann. Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Ja. Haben Sie Bewusstseinlosigkeit vor Unfall oder nach Unfall? Können Sie alles erinnern? Ja, er hat es schon gefragt. Er hat es Ah. gefragt, ja, haben Sie vielleicht überhört? Und ich habe das verneint. Ich Ah. habe also keine Gedächtnislücken, ich habe das Bewusstsein nicht verloren. Okay, Dankeschön. Entschuldigung, haben Sie Taubheitsgefühl bemerkt Ah, das ist eine in gute Ihre? Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, ich würde mal sagen, in der rechten Hand könnte das sein, dass ich da so ein Taubheitsgefühl habe, aber das tut halt alles weh und das kann ich noch nicht so richtig einschätzen vom Gefühl her. Könnte aber sein, dass ich da ein Taubheitsgefühl habe, ja. Im Augenblick überwiegen die Schmerzen. Können Sie auf den rechten Bein auftreten? Auf dem rechten Bein, ja, das kann ich. Ja, ich konnte auch nach Hause laufen, ja, also sogar nach Hause fahren. Und die Schmerzen haben sich eigentlich ja dann erst danach so richtig eingestellt. Und ja, also laufen, so also konnte ich. Haben Sie bemerkt, dass Sie nach dem Unfall Bauchschmerzen haben? Bauchschmerzen nicht, nur eben diese Thoraxschmerzen, also diese Brustkorbschmerzen beim Einatmen. Das ist mir aufgefallen. Hatten Sie seit Beginn Unfall einmal Stuhlgang oder Wasserlassen? Und Ja, wahrscheinlich wie sieht's war aus? ich pinkeln, wahrscheinlich war ich auf dem Klo, ja, aber da Wie ist sieht's mir aus? nichts aufgefallen. Welche Veränderungen bemerkt oder? Nein, ich habe keine Veränderungen bemerkt. Okay, danke. Haben Sie Ihre Ausfüll irgendwelche Blut gesehen? Auswurf. Nochmal bitte, wo? Haben Sie Ihre Auswurf Blut gesehen oder haben Sie Ausfüll Gehustet vielleicht? oder so habe ich nicht, habe kein Blut gehustet oder so, Okay. nein. Danke. beschwerden der einatmen Probleme nach dem Unfall mit der Zeit verschlechtert oder Ja, vermindert, verschlechtert. verschlechtert. Okay. Können wir Ersatzgeschichte anfangen? Ich denke, alle Fragen gestellt. Hat doch jemand eine? Ich denke, alle Fragen gestellt. Ja, ich weiß nicht, irgendjemand hat gerade was gesagt. Ich weiß nicht, ob das Dr. Yücel war oder jemand anderes. Nee, gut. Dr. Yücel? Ja, ich bin bereit. Ja, gut. Hallo, guten Tag, Frau Berersin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Sie haben einen neuen Patienten aufgenommen. Ja, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Herr Gurt Bergmann ist ein 55-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit 2 Stunden bestehender starker Schmerzen im rechten Handgelenk und auch rechte Seite des Thorax beim Zustand nach Sturz vom Motorrad auf der rechten Seite vorstellte. Er berichtete, dass das Gelenk momentan geschwollen sei. Dem Patienten zufolge seien bei der Inspiration Schmerzen aufgetreten. Er habe keine Bewusstsein verloren, weil er einen Helm getragen habe. Darüber hinaus gibt er an, auf der betroffenen Seite Ekzoskoriation und Hautabschürfungen zu haben. Er habe gegen die Schmerzen einmal Kühlung probiert. Das hat ihm sehr wenig geholfen. Zudem habe er Bewegungseinschränkungen des rechten Handgelenk. Darüber hinaus berichtete er, dass die Schmerzen in der Hand ausstrahlen würden. In die Hand, weiter in die Hand In die ausstrahlen. Hand, ja, in die Hand ausstrahlen würden. Die vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Diarrhea. Nach Aussage des Patienten leidet er an Hypotonie seit 10 Jahren. Dagegen nehme er eine Tropfen, die Name der Tropfen unerinnerlich sei. Sowie leidet er an Diskusprolapsus im Halswirbelsäulebereich seit 5 Jahren. Dagegen nehme er bei Bedarf Ibuprofen 400 Milligramm ein. Sowie leide er an allergische Dermatitis, Neurodermatitis seit Kindheit. Dagegen nehme er bei Bedarf Cortison Salbe. Okay. Er würde vor 25 Jahren wegen Achilltendonruptur operiert. Sowie vor 5 Jahren habe er sich eine Sterilisation zugezogen. Unterzogen. Untersuchen. Okay. Bei ihm sei eine Kontrastmittelallergie bekannt, die sich Oh ja, da müssen wir mit drauf achten. Exanthem und Pruritus äußere. Er ist Raucher, aber momentan rauche er ja sehr wenig, nur 5 Zigaretten am Tag. Aber vorher habe er ja 20 Jahre lang eine Packung Zigaretten geraucht. Das entspricht 21 Packers ungefähr. Er trinke ein Bier am Abend täglich. Drogenkonsum wurden verneint. Er sei Tierpflege vom Beruf. Was ist er? Tierpflege. Tierpfleger, genau. Ja. Tierpflege vom Beruf. Und er sei verheiratet, habe 3 Kinder, die alle gesund seien. In der Familienanamnese fanden sich beim Vater lebensbedrohlichen Herzinfarkt und bei der Mutter Basaliom. Bei der Schwester bulimia nevrosa. Sagen Sie noch mal eben, bitte, lebt der Vater noch oder lebt er nicht mehr? Nein, er ist an Herzinfarkt verstorben. Der ist daran verstorben. Okay, Ja, ja, das daran wollte ich verstorben. wissen. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Handgelenkfraktur und gleichzeitig stumpfes Thoraxtrauma hin. Was wäre differenzialdiagnostisch denkbar? Differenziell diagnostisch Handgelenksubluxation und Rippenfraktur, Nervenbeschädigung, das ist kommen in Betracht. Ja, sehr gut. Okay, was machen Sie denn diagnostisch jetzt mit dem Patienten? Ja, ich möchte zuerst den Patienten körperliche untersuchen. Worauf achten Sie dabei besonders? Ja, besonders ich achte auf peripheral Durchblutung, Motorik und Sensorik, Gefäßprobleme, Nervenschädigung oder Muskelschwäche abzuschließen. Und dann zur weiteren Abklärung werden eine Röntgenuntersuchung durchgeführt und dann Was Blut. untersuchen Sie radiologisch? Radiologisch möchte ich Handgelenk und Ellbogengelenk, 2 Ebenen Röntgenaufnahme und auch Thorax. Röntgenaufnahme sollten durchgeführt werden. Ja, sehr gut, okay. Und ja, was sind denn sichere Frakturzeichen? Ja, sichere Frakturzeichen sind die folgenden: Nachweise, Röntgenergebnisse, Das ist klar, ja, aber im ja. Vorfeld? Ja, offene Fraktur Ja, gut, da sieht man es, klar. und verstellte Extremitäten oder Fehlstellung, ne? Ja, Fehlstellung, ja. Fehlstellung, ja, und dann gibt es noch was Gemeines. Was noch? Auch unangenehme Bewegung oder die Bewegung. Ja, die unphysiologische Bewegung, ja, Unphysiologische aber Bewegung, was denn ja. noch? Was können Sie hören? Ja, das wir können auch Krepitation im Handgelenk hören. Ja. Allein der Gedanke tut weh, finde ich. Ja. Okay, ja, gut, das sind die, genau. Was machen Sie denn labortechnisch mit dem Patienten? Labortechnisch möchte ich kleines Blutbild, Blutgruppe und Nierenwerte, auch Leberwerte und Gerinnung wäre Gerinnungsparameter, vielleicht ganz wichtig, ja, ja, falls man dann was Gerinnungsparameter operieren auch muss. würde Ja, ich überprüfen. und ja, wahrscheinlich wäre das auch ganz sinnvoll. Da kam ja vorhin eine Frage eines Kollegen, dass man den Urin mal untersucht, ob da vielleicht doch, ob der irgendwie doch Blutspuren drin hat, ne? Ja, das ist Könnte man auch. noch so der guten Ordnung halber mitmachen. Das ist Ja, auch gut. erforderlich. Was machen Sie denn noch, bevor Sie mit dem jetzt dann zum Röntgen gehen? Was würden Sie noch machen? Ja, vor dem Röntgen. Vor dem Der hat Röntgen. Atemprobleme. Ja, Sie haben recht. Vor dem Röntgen würde ich Blutgasanalyse oder Blutsaugung. Ja, Blut. nicht schlecht. Sauerstoffsättigung oder sowas, ne? Ja, und was könnte man noch machen? Was man ja eigentlich relativ einfach machen Ja, kann. Elektrokardiographie wahrscheinlich. Ne, ich meine jetzt noch was anderes, dass man, ja gut, ihre Vitalparameter, das, ich denke mal, das hat er sowieso vorne weggemacht, ja. Dann, ich denke, man könnte noch gut einmal einen Schallkopf auf den Bauch halten, ne? Dass man guckt, ob, was weiß ich, ob das Zwerchfell hochsteht oder ob die Milz was abgekriegt hat oder so, ne? Dass man Ja. einmal einen Bauch Abdomen Sono macht und noch einmal guckt, ob da auf den ersten Blick irgendwas ist. Ja, Ne? das ist auch wichtig. Ne? Okay. Gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was unser Patient dann tatsächlich hat. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Was machen Sie denn mit dem, wenn der tatsächlich eine Handgelenksfraktur und die Rippenprellung hat? Was machen Sie dann mit ihm? Ja, ich würde gerne eine orthopädische Ah Konsil ja, veranlassen, genau. ob er eine Operation braucht. Aber vorher würde ich ja Schonung, Kühlung, Genau. Hochlegierung und mit Gips oder verwandt stabilisieren diese Ja, genau. Handgelenk. Und Aber wenn der jetzt gegebenenfalls wegen seiner Thoraxprellung relativ immobilisiert ist, was machen Sie dann noch? ja, Physiotherapie oder Nee, erstmal kriegt er natürlich was gegen die Schmerzen, ne? Ich denke mal, Sie ja, machen einen Zugang, geben dem was gegen ich die würde Schmerzen. gerne auch Schmerzmittel, ja, Ja. Analgetikum Aber ich denke gerade noch an verabreichen. was anderes. Denken Sie an Immobilität. Ja, ich würde gerne ein niedermoleküläre Heparin anfangen, Darauf wollte ich weil raus, genau. Immobilisation ist gefährlich für Thrombose. Genau. TVD-Prophylaxe, sehr gut. Ja, Okay, richtig. also ich würde sagen, Sie sind nichts schuldig geblieben. Sehr schön. Ja, war eine schöne Anamnese, war ein schöner Bericht. Ich glaube, das war auch ein schöner Fall. So ein Unfall gibt immer mehr her als so ein internistischer Patient, oder? Ja. Und in München gibt es Unfälle, ne? Ja, gibt es Unfälle. Ja. Insofern habe ich hier direkt mal einen Treffer gelandet. Ja. Die Düsseldorfer können mit den Unfällen immer nichts anfangen, ne? Einmal Unfall, aber nicht besonders. Nach der Tennisspielen eine Den habe ich noch Torte. nie gehabt. Ja, einmal ja, gibt es. Ah, okay, gut. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar auch ein Münchner Fall, den ich hier habe. Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe den jedenfalls lange nicht gemacht. Und ich finde den eigentlich ganz, ganz spannend mit den zwei Geschichten, ne? Dass er einmal die Hand und einmal die Rippen hat und dass man einmal so dieses Unfallmanagement eigentlich auch abrufen kann. Und ich finde, das haben sie sehr schön gemacht. Und sprachlich, also ein paar Winzigkeiten, da sage ich etwas, was ich fast immer sage. Wenn wir über die Drogen sprechen, keinen bestimmten Artikel, gar keinen Artikel. Haben Sie Kontakt mit Drogen gehabt? Oder haben Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nicht mit den Drogen. Ja, mit welchen denn? Ja, also kein Artikel. Okay. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, sagen Sie ja auch nicht, wo finde ich die Milch, sondern Sie sagen, wo finde ich Milch? Ja, oder wo finde ich Obst und Gemüse? Ja, so. Also kein bestimmter Artikel. Dann, ja, er nimmt genauso, er nimmt eine Tropfen. Eine ist Singular und Tropfen ist Plural. Also er nimmt Tropfen, deren Name er nicht kennt. Ja, der Name ist ihm nicht geläufig. Auch da kein Artikel. Und dann, das ist jetzt ein bisschen spitzfindig, aber die Verneinung, er habe kein Bewusstsein verloren. Die Verneinung bezieht sich aber eigentlich auf das Verb, nämlich er hat das Bewusstsein nicht verloren. Ich habe keine Schmerzen, dann bezieht sich kein auf das Nomen. Ja, so. Oder ich habe keinen Hunger. So, aber ich kann nachts nicht schlafen, bezieht sich auf das Verb. Und er hat nicht das Bewusstsein verloren. Ja, ist sehr spitzfindig sprachlich, aber es ist mir aufgefallen. Und wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, wann sagt man nicht und wann sagt man kein, hätte ich das nicht gewusst. Ich habe das in der Grammatik gelernt. Ja, also, er hat das Bewusstsein nicht verloren. Ja, das ist also schon sehr, sehr speziell. Ansonsten denke ich mal, das, was so an Sprachnuancen drin war, das zählt unter der Rubrik. Ein bisschen darf man das hören, das ist charmant. Ja, dass sie kein Muttersprachler sind. Das muss nicht immer hundertprozentig perfekt sein, aber sie haben sich wirklich sehr, sehr gut ge geschlagen, finde ich. Also, sehr gut. Alles klar. Ich denke Vielen auch Dank. gut. Ja. Vielen Dank.